25. Abschnitt. Eine vorgeschichtliche arisch-atlantische Weltkultur. Vergleicht man die Kultur der verschiedenen Staaten der Erde, so findet man, dass ihr überall mehr oder weniger germanische Stempel aufgedrückt ist. Germanische Technik, Kunst und Wissenschaft hat ihren Siegeszug über die ganze Welt angetreten und bestimmt den Pulsschlag des Weltgetriebes. So ist man im gewissen Sinne und in mancher Beziehung berechtigt, von einer germanischen Weltkultur in der Gegenwart zu sprechen. In höherem Grade aber darf man von einer vorgeschichtlichen germanisch-atlantischen Weltkultur reden. Bei einer Vergleichung der Kultur und Kunst der alten Kulturvölker in Amerika, Vorderasien, Ägypten, Etrurien und Iberien ergibt sich und wird durch Ausgrabungsergebnisse bestätigt, Jahrtausende vor der uns bekannten Kultur der alten Welt war bereits eine Kultur vorhanden, die durchaus gemeinsame Züge trägt und auch ein gemeinsames Kulturzentrum bzw. auf Kulturträger gleicher und zwar arischer Art hinweist. Die höchste Kultur wurde immer nur von Ariern geschaffen, mit dem Verrinnen des arischen Blutes ist auch jene verschwunden. Darüber sind sich alle Anthropologen längst klar. Nachweise findet der Leser unter anderem in den einschlägigen anthropologischen Werken von Dr. Woltmann, Gubineau, Otterhauser, Penker, Much, Lanz-Liebenfels und Wilser. Nach Angaben von Friedrich Röck in den Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft zu Wien lassen Kalender, Sternenglaube und Weltbilder der Tolteken einen lückenlosen Zusammenhang der Geisteskultur zwischen West-, Zentral- Ost-, Südasien einerseits und Altmexiko andererseits erkennen. Die in Mittelamerika, in Mexiko, Yucatan, Honduras, Peru, Ägypten und Chaldea sich findenden Kunstbauten aus alter Zeit deuten auf ein außerordentlich hohes Alter hin und tragen gleiche Züge, gleichen Baustil und gleiche Kunstformen. In mehreren Distrikten von Mexiko, Yucatan, Honduras, Guatemala, Nicaragua in Mittelamerika finden wir Ruinen, welche an Form und Schönheit, dem stolzen Theben, dem herrlichen Persepolis sich kühn zur Seite stellen können und nur in wenigen Gegenden der alten Welt vergleichbare Gegenstücke haben. Siehe Gronau, Amerika, Band 1. Die Verzierungen an manchen Tempeln in Chichen Itza, in Yucatan, die an Elefantenköpfe erinnern, geben zu der Vermutung Anlass, dass die Bauten im Zusammenhang mit indischen stehen oder zu einer Zeit entstammen, da der Mammut in Amerika lebte. Dasselbe lassen auch die in Nordamerika gemachten vorgeschichtlichen Funde vermuten. Man findet seltsamerweise in den alten Bauten der untersten Kulturschichten in Sumerien, Mykenä, dieselben arisch-nordischen Mäander- und Spiralformen wie in den uralten Palast- und Tempelruinen Amerikas. Überall deuten Reste gewaltiger Stufenpyramiden auf einen gleichen Gedanken hin, der ihrer Entstehung zugrunde liegt und auf ihr gemeinsames Vorbild, den abgestuften Himmelsberg auf Atlantis, hinweist. Zudem sind die amerikanischen Pyramiden nach demselben Kanon der Proportionen gebaut wie die ägyptischen. Die dabei gebrauchten Maße sind die gleichen. Der Tempel in Palenque trägt an verschiedenen Stellen das astronomische Kreuz der Ägypter und das ägyptische Henkelkreuz, das die ägyptischen Götter in der Hand trugen und den ägyptischen Toten auf die Brust gelegt wurde. Das Kreuz findet sich auch auf den atlantischen Statuen der Osterinsel in Zentralasien und im vorchristlichen Schweden. Siehe Blavatsky 2, Seite 58. 1923 wurden verschiedene Pyramiden neu entdeckt, eine ganze Anzahl mit Steinskulpturen zusammen auf den Marietas-Inseln und eine 35 Meter hohe Pyramide, ein Meisterwerk alter Baukunst, in der Nähe der Stadt Mexiko, vergraben unter einem Hügel von vulkanischer Asche. In der mexikanischen Provinz Sonora wurde mitten im Urwald eine Pyramide von 1450 Meter Grundflächenumfang, das sind 14 Hektar Grundfläche und 50 Meter Höhe, gefunden. Die Pyramide ist wie die ägyptischen mit geglätteten Granitplatten bekleidet. Die Pyramiden in Ägypten, Mexiko, Yucatan und Peru sind sogar in ihrer inneren Einrichtung der Gänge und Zimmer einander gleich. In British Honduras fand Mitchell Hatch inmitten einer Ruinenstadt eine 300 Fuß hohe Pyramide. In Begleitung des Archäologen Dr. Gunn entdeckte 1924 derselbe Forschungsreisende im Innern von British Honduras die Ruinen einer uralten Stadt, die eine Fläche von mehreren Quadratmeilen einnimmt. Über dem Tal, in dem sie sich befindet, ragt eine 3000 Fuß hohe Steinpyramide empor. Im Inka-Reich fanden sich auch Obelisken, bei den Mayas Metallglocken. Figuren im Tempel zu Palenque muten sogar indisch an. Weder technisch noch methodisch unterscheiden sich die Werke der Mayas von den Arbeiten der klassischen Länder. Siehe Dr. Kaufmann, Amerika und Urchristentum, München. Hebräische und aztekische Schrift haben Ähnlichkeiten. In den untersten Kulturschichten in Sumerien und Ägypten finden sich Werkzeuge aus Eisen. Wenn nun eiserne Werkzeuge in diesen Ländern nachweislich erst in historischer Zeit in Gebrauch kamen, woher kamen dann jene Werkzeuge in den untersten Kulturschichten? Diese merkwürdige Tatsache deutet doch mit aller Bestimmtheit auf eine vergangene, frühere Kultur hin, die durch irgendeine Katastrophe plötzlich und völlig vernichtet wurde, sodass die Kultur der Menschheit von Neuem aufgebaut werden musste. In den ersten Kulturschichten auf Mykene und in Kleinasien und Griechenland zeigen sich gewaltige Zyklopenbauten, seltsamerweise von der gleichen Anlage wie die Zyklopenbauten in Mittelamerika. Und diese Zyklopenbauten sind in einer Weise hergestellt, die für den Techniker oft unerklärlich ist. Schon längst vor der Inka-Zeit fanden sich in Peru riesige zyklopische Bauwerke wie in Mykene. Als die Inkas erobernd in die Hochebene am Titicacasee vordrangen, waren sie bei dem Anblick der riesigen Bauten von Tiahuanaco aufs Höchste betroffen. Sie konnten sich nicht erklären, durch welche technischen Mittel die Aufrichtung so großartiger Monumente bewerkstelligt worden sei. Die Großartigkeit der Ruinen von Tiahuanaco ist durch die große Zahl von Monolithen bemerkenswert. Es sind dies Steine bis zu 12 Meter Länge und bis zu 4000 Zentner Schwere, die in regelmäßigen Abständen stehend an die Ruinen von Stonehenge erinnern. Es ist auch für den neuzeitlichen Techniker unerklärlich, wie die Baumeister jenes unbekannten Kulturvolkes Steine zu ihren Riesenbauten verwenden konnte, deren mancher 2.000 bis 3.000 Zentner wiegt. Man kommt unwillkürlich zu dem Schlusse, dass den Technikern jener versunkenen Kulturwelt die Aufhebung der Schwerkraft gelungen sei und ihnen physikalische Gesetze bekannt waren, die wir nicht kennen. Das deutet auf eine Kultur hin, die durch irgendeine Katastrophe ausgetilgt worden sein musste. Lübke kommt zu dem Urteil, dass die altgermanische Kunst bei dem Übergang von der Stein- zur Bronzezeit gewaltsam ein plötzliches Ende erfuhr. Alle die Bauwerke jener alten Kulturperiode sind mit einer bisher noch nicht entzifferbaren Bilderschrift bedeckt, die sowohl in Mittelamerika als in Vorderasien und bei den Sumeriern eine überraschende Ähnlichkeit besitzt. Es muss überraschen, dass 13 Buchstaben des Maya-Alphabetes die deutlichsten Beziehungen zu 13 ägyptischen Hieroglyphen für denselben Buchstaben aufweisen und dass die Sprache der Mayas von Yucatan zu ein Drittel reines Griechisch ist. Man schreibt die Bilderschriften den Mayas, Tolteken, Azteken, Inkas, den Hethitern und Sumeriern zu. Es ist aber anzunehmen, dass jene seltsame Bilderschrift aus der atlantischen Kulturperiode stammt, von den genannten Völkern übernommen und von den Sumerern und Ägyptern nur weitergebildet wurde.